Zwölftes Kapitel, Metamorphose. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dachte, es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Selbst wenn ich loslaufe und es schaffe, der Hexenhorde zu entwischen, so komme ich ja nicht raus, weil die Türen verkettet und verschlossen sind. Ich bin erledigt. Es ist aus mit mir. Oh Großmama, was werden Sie nur mit mir machen? Ich schaute mich um und sah, wie ein grauenhaftes, geschminktes und gepudertes Hexengesicht zu mir herunterstarrte, wie dieses Gesicht seinen Mund aufklappte und im Triumph aufheulte. »Hier steckt er! Er sitzt hinter der spanischen Wand! Kommt und zieht ihn raus!« Die Hexe steckte eine behandschuhte Hand aus und packte mich an den Haaren. Ich riss mich aber los und sprang davon. Ich rannte, ach, wie ich gerannt bin, Angst und Schrecken beflügelten meine Füße. Ich sauste am Rande des großen Ballsaals entlang und keine konnte mich fangen. Als ich die Türen erreichte, blieb ich stehen und versuchte sie zu öffnen, aber die dicke Kette spannte sich um die Klinken und man konnte nicht einmal daran rütteln. Die Hexen beeilten sich gar nicht, mich zu fangen. Sie standen in kleinen Gruppen da, schauten mir zu und wussten ganz genau, dass es für mich keine Fluchtmöglichkeit gab. Ein paar von ihnen hielten sich mit ihren behandschuhten Fingern die Nase zu und gackerten. »Puh, was für ein Gestank! Lange kann ich das aber nicht mehr aushalten!« »Dann fangt es doch, ihr Dransusen«, kreischte die Hoch- und Großmeisterhexe oben auf ihrem Podium. »Verteilt euch in einer Reihe quer durch den Saal und treibt es in eine Ecke und schnappt es euch. Los, los, backt diesen ekligen kleinen Gottsbrocken und bringt ihn mir her!« Die Hexen formierten sich wie befohlen zu einer Treiberreihe. Sie schlichen auf mich zu, die einen von der einen Seite, die ein paar von der anderen, und der Rest kam zwischen den leeren Stuhlreihen auf mich zumarschiert. So mussten sie mich erwischen. Sie hatten mich in die Ecke getrieben. Ich schrie vor lauter Angst und Entsetzen. Hilfe, schrie ich und drehte dabei in der unsinnigen Hoffnung meinen Kopf zu den Flügeltüren, dass mich draußen jemand hörte. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Packt ihn! Befahl die Hoch- und Großmeisterhexe. »Greift zu! Das Geschrei muss aufhören!« Sie stürzten sich auf mich und ungefähr 5 Hexenweiber packten mich bei den Armen und Beinen und hoben mich einfach hoch. Ich schrie weiter, aber eine von ihnen legte mir eine behandschuhte Hand über den Mund und das brachte mich zum Schweigen. »Bringt ihn her!« donnerte die Hoch- und Großmeisterhexe. »Bringt den neugierigen kleinen Wurm hier herauf zu mir!« Während viele Hände meine Arme und Beine wie in eisernen Klammern hielten, wurde ich auf das Podium geschleppt. Da hing ich nun in der Luft mit dem Gesicht zur Decke. Ich sah, wie sich die Hoch- und Großmeisterhexe über mich beugte und mich auf ihre schauerliche Art und Weise angrinste. Sie hielt das kleine blaue Fläschchen mit dem Mäusemacher hoch und schnarrte, »Jetzt gibt's ein bisschen Medizin. Haltet ihm die Nase zu, damit er den Mund aufsperrt.« Kräftige Finger zwickten mich in die Nase. Ich presste meinen Mund fest zu und hielt den Atem an, aber lange konnte ich es nicht aushalten. Die Lungen schienen mir zu platzen. Ich machte den Mund auf, um einmal tief Luft zu holen, und darauf hatte die Hoch- und Großmeisterhexe nur gewartet. Sie goss mir den gesamten Inhalt des Fläschchens in die Kehle. Oh, war das ein Schmerz. Oh, war das eine Glut. Ich hatte das Gefühl, als ob mir ein ganzer Kessel mit kochendem Wasser in den Hals geschüttet worden wäre. Meine Mundhöhle stand in Flammen. Dann begann sich dieses entsetzlich brennende und sengende und siedende Gefühl sehr rasch in der Brust auszubreiten und fuhr mir in den Bauch und tiefer und in die Arme und in die Beine und meinen ganzen Leib. Ich schrie mir die Seele aus dem Leibe, aber wieder klappte eine behandschuhte Hand auf meine Lippen. Als nächstes spürte ich, wie sich meine Haut zu straffen begann. Wie soll ich das nur beschreiben? Sie wurde mir buchstäblich am ganzen Körper zusammengezwirbelt. Sie schrumpfte vom Schädel bis zu den Fingerspitzen und bis zu den Zehen. Ich fühlte mich wie ein Luftballon, den irgendjemand zusammendrehte, und er drehte immer weiter und der Ballon wurde immer kleiner und die Haut wurde immer stärker gespannt und gleich musste er platzen. Und dann begann das Quetschen. Diesmal steckte ich in einer Ritterrüstung und irgendjemand drehte an einer Schraube und mit jeder Umdrehung der Schraube wurde die Rüstung kleiner und enger, so dass ich wie eine Orange ausgepresst wurde und mir der Saft an den Seiten entlang rann. Und danach hatte ich das Gefühl, dass mir die ganze Haut prickelte, oder das, was von meiner Haut übrig war. Es war so, als ob sich winzige Nägelchen von innen durch die Haut zwängten und bohrten, und heute ist mir klar, dass es das Mäusefell war, das mir wuchs.